Aristipp von Christoph Martin Wieland, zweiter Band. 36. Learchus von Korinth an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschäfte, welche meine eigene Gegenwart forderten, lieber Aristipp, haben mich nach Ägina geführt, wo ich dich noch anzutreffen hoffte, aber erfahren musste, dass du schon seit einiger Zeit nach Athen zurückgekehrt seiest. Unsere Freundin Lais, bei welcher ich so viele Abende zubrachte, als ich in meiner Gewalt behielt, eilt beinahe zu sehr, die Beute, die sie unsern Erbfeinden abgenommen hat, unter die gesamten Griechen wieder zu verteilen und in Umlauf zu setzen. Man wird es gewohnt, sich unter ihren eigenen Bedingungen bei ihr wohl zu befinden, aber man wird auch endlich ihrer Reizungen gewohnt, und da sie selbst keinen Wert auf sie zu setzen scheint, als insofern sie ihr zu Befriedigung ihrer Eitelkeit dienlich sind, so läuft sie Gefahr, endlich auch den zu verlieren, welchen andere darauf zu setzen bereit waren. So sprechen wenigstens diejenigen von ihren Liebhabern, die mit dem, was sie unentgeltlich gibt, nicht zufrieden sind, und das mögen leicht so viel als alle sein, die, seitdem sie zu Ägina lebt, einen ziemlich glänzenden Hof um sie her gemacht haben. Ich meines Orts bin ziemlich geneigt zu glauben, dass sie, bei allem Anschein von Sorglosigkeit, ihren Stolz sehr gut mit ihrem Vorteil sowie ihr Vergnügen mit ihrem Stolz zu vereinigen und die Augenblicke, wo das Glück ihr irgendeinen Fisch, der des Fangens wert ist, ins Garn treibt, mit aller möglichen Gewandtheit zu benutzen weiß. Wenigstens ist dies dermalen der Fall mit einem der reichsten Thessalier, der vor kurzem in Ägina erschien und in wenig Tagen schon Mittel fand, alle seine Mitbewerber weit zurückzudrängen. Wirklich hat mir dieser Dioxippus, wie er sich nennt, die Miene, im Notfall alle seine Güter, welche keinen unbeträchtlichen Teil der reichsten Gegenden Thessaliens einnehmen, daran zu setzen, um die schönste und stolzeste Hetäre, welche Griechenland je gesehen hat, auf seine Bedingungen zu haben. Ich zweifle nicht, dass sie ihm den Sieg schwer genug machen wird, aber ich zweifle ebenso wenig, dass sie schon entschlossen ist, sich besiegen zu lassen. Beide scheinen einander bereits auf den Wink zu verstehen. Dioxippus hat ihr den Einfall, eine Reise nach Delphi, Larissa, Tempe und so fort zu machen, so fein beizubringen gewusst, dass sie sich mit guter Art gegen ihn stellen konnte, als ob es ihr eigener Gedanke wäre. Die Reise ist also beschlossen, und die Anstalten dazu werden mit der größten Lebhaftigkeit betrieben. Dioxippus wird sie begleiten und schmeichelt sich, wie er sich sehr bescheiden ausdrückt, sie werde ihm vielleicht die Gnade erweisen, eines seiner güter in diesen gegenden mit ihrer gegenwart zu beglückseligen. Die getäuschten raben sind indessen mit leeren schnäbeln wieder auseinander geflogen, und in 3 oder 4 Tagen wird die göttin mit einem zahlreichen gefolge von nymphen, und sobald sie zu Megara angelangt sein wird, von einem Schwarm thessalischer Reiter umflogen, die Reise nach der heiligen Stadt Delphi antreten. Ich will lieber gleich freiwillig gestehen, was ich dir doch nur halb verbergen konnte, dass ich etwas ungehalten auf unsere Männer beherrschende Schöne bin, wiewohl mein Aufenthalt zu Ägina diesmal keine absichtliche Beziehung auf sie hatte. Damit ich dir aber die Mühe erspare, mich deswegen auszuschelten, bekenne ich auch sogleich, dass mein Missmut ungerecht ist. Oder was für ein Recht könnten wir, ich meine mich und meinesgleichen, haben, Ansprüche an sie zu machen? Ist sie nicht Herr über ihre eigene Person? Und wenn ihr auch alle die herrlichen und seltenen Gaben, womit die Natur sie ausgestattet, bloß zur Mitteilung verliehen worden wären, wer ist berechtigt, ihr vorzuschreiben, wen und wann und in welchem Maße sie durch diese Mitteilung zu begünstigen schuldig sei? Ist nicht das, was sie durch Gestattung eines freien Zutritts zu ihr für das gesellschaftliche Leben tut, schon allein unsers größten Dankes wert? Macht sie nicht einen schönen, edeln und bis zum Übermaß freigebigen Gebrauch von den Reichtümern, die ihr das Glück, das ebenso verschwenderisch gegen sie war als die Natur, zugeworfen hat? Welche Vorteile zieht nicht Korinth, das durch sie gewissermaßen zur Hauptstadt von Griechenland wird, bloß davon, dass die schöne Lais es zu ihrem gewöhnlichsten Sitz erwählt hat? Und wie viel hat sie nur allein dadurch, dass sie sich Malern und Bildnern mit so vieler Gefälligkeit als Modell darstellt, zu Vervollkommnung der Kunst und zur Verschönerung unserer Tempel und Galerien beigetragen? Du siehst, Aristipp, dass meine selbstsüchtige üble Laune mich wenigstens nicht ungerecht und undankbar gegen ihre mannigfaltigen Verdienste macht, und du wirst die Großmut, womit ich sie gegen mich selbst zu rechtfertigen suche, hoffentlich auch mir für ein kleines Verdienst gelten lassen. Meine Verrichtungen führen mich von hier nach Salamin, wo ich dir und der Akademie einen fliegenden Besuch zu machen gedenke. Im Vorübergehen hoffe ich auch den Sonderling Diogenes zu sehen, von welchem mir die hier anwesenden Athener so viel Seltsames erzählt haben, dass ich große Lust hätte, ihn den Korinthiern als ein neues Wundertier aus Libyen zu zeigen, wenn ich ihn überreden könnte, mich zu begleiten. Lebe wohl. Ende von 36.